Nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland am 10. Januar 2024 brach in der rechten Szene große Empörung aus, weil in der Rezeption der Recherche von Deportation gesprochen wurde. Es ist bemerkenswert, dass Liane Bettnarz schon Jahre zuvor das Wort ausbuchstabiert hat, das sich in letzter Konsequenz hinter der Idee der Remigration verbergen kann: Deportation. Sellners Sieg. Die AfD übernimmt den Begriff Remigration. Höcke öffnete mit seiner Rede von Riesa über das politische Vorfeld die AfD auch für Martin Sellners Ideen über den Bevölkerungsaustausch und die Ideologie der identitären Bewegung. Die Ideen Sellners und die Gedankenwelt Höckes liegen nicht weit auseinander. Der Erhalt der ethnokulturellen Identität, der Bevölkerungsaustausch, die millionenfache Remigration auch nicht assimilierter Staatsbürger, was bei Sellner maßgeschneiderte Gesetze und Anpassungsdruck heißt, nennt sich bei Höcke wohltemperierte Grausamkeit. Der Begriff des politischen Vorfelds, das laut Höckes Rede in Riesa gewonnen werden müsse, findet sich auch in Sellners Buch Regime Change von rechts. Sellner weiter: Die schädliche, auf Traumatisierung und nationalen Selbsthass ausgerichtete Geschichtserziehung muss einer Bildung weichen, deren Ziel eine positive Grundhaltung zum eigenen ist. Diese Forderung sieht Sellner in direktem Zusammenhang zu seinen Vertreibungsideen. Der ethnokulturelle Volksbegriff muss enttabuisiert werden, schreibt er. Der daraus resultierende Grundsatz der Assimilation verlangt notwendig eine andere Migrationspolitik. Was genau Sellner mit auf nationalen Selbsthass ausgerichtete Geschichtserziehung meint, sagt er in Schnellroda im Sommer 2023. Die Herrschaftsideologie wird immer in Form eines Narrativs erzählt und weitergetragen. Wir wissen ja von Herrn Fischer, unser Gründungsmythos, das ist die Geschichte und die Erzählung von Auschwitz. Zum einen spielt Sellner hier auf die Aussagen des früheren Außenministers Joschka Fischer an, der mit »Nie wieder Auschwitz« 2005 die Intervention im Jugoslawienkrieg rechtfertigte. Aber gleichzeitig kritisiert Sellner die gesamte Erinnerungskultur der Bundesrepublik zu den Nazi-Verbrechen. Die geforderte Veränderung bei der Vergangenheitsbewältigung oder, wie Sellner es nennt, Geschichtserziehung, ist konsequent. Denn wenn in den Schulen und auch sonst in Deutschland nicht mehr über die Nürnberger Rassengesetze, nicht mehr über die Wannsee-Konferenz, nicht mehr über die Reichspogromnacht, nicht mehr über die Deportationen, die Rampe von Auschwitz und die millionenfache Vernichtung der Juden gesprochen wird, kann die deutsche Gesellschaft sich erneut Gedanken über millionenfache Remigration machen, so wie es die Männer und Frauen im November im Landhaus Adlon taten, als sie über den Masterplan von Sellner diskutierten.